WDR 5. Neugier genügt. Ich meine, ich habe Freunde, die beziehen jetzt schon Arbeitslosengeld bzw. Hartz IV, die machen gar nichts. Die haben halt nicht den richtigen Beruf gefunden und haben früh aufgehört, weiter zu kämpfen. Daniel Krings, 20 Jahre alt, hatte nach dem Realschulabschluss nicht direkt eine Lehrstelle gefunden, aber über ein Praktikum Glück gehabt und eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik machen können. Die Lage seiner Freunde bedrückt ihn. Gemeinsame Freizeitaktivitäten leiden darunter, dass die arbeitslosen Jugendlichen anders als Daniel Krings kein Geld haben. Rund 5 Millionen junge Menschen können weder einen beruflichen noch einen Hochschulabschluss vorweisen. Viele der Jugendlichen, die keine Lehrstelle finden, landen in außerbetrieblichen Maßnahmen, die sie an den ersten Arbeitsmarkt heranführen sollen. Wir können es nicht hinnehmen, dass rund 260.000 junge Menschen in Maßnahmen für den Übergang von der Schule zur Ausbildung stecken, oftmals ohne Aussicht auf einen Berufsabschluss. Moniert Rainer Hoffmann in dem von ihm kürzlich herausgegebenen Band Arbeit der Zukunft. Seit den 90er Jahren, als sich die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland nach der deutschen Wiedervereinigung verfestigte, etablierte sich ein außerbetriebliches Übergangssystem, in dem junge Menschen mit wenig Bezug zum ersten Arbeitsmarkt betreut werden. In solchen Maßnahmen wurden Jugendliche beispielsweise in der Kehr- und Ordnungsgruppe für verschiedene Spielplätze eingesetzt, in der Computer-Recycling-Gruppe oder im Putzdienst der Kantine. Beispiele aus dem Förderprogramm der Kölner ARGE, Arbeit sofort. Ich mache allerdings oft die Erfahrung, dass sich unter den Teilnehmern eine Lustlosigkeit breit macht, wenn sie eine Zeit lang hier sind. Dann kommt es oft zu einem Einbruch bei der Motivation, berichtete mir eine Sozialarbeiterin. Dann macht sich teilweise Lustlosigkeit breit. Die Pünktlichkeit und die Freude an der Arbeit lassen nach Wochen nach. Das ist nicht verwunderlich, wenn die Realität der Arbeitswelt eigentlich nur simuliert wird. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deshalb einen Paradigmenwechsel, weg von den zahllosen außerbetrieblichen Maßnahmen hin zur betrieblichen Ausbildung. So wie es die Einstiegsqualifizierung für Jugendliche, das EQJ, vorsieht, die von der Bundesagentur für Arbeit bis zu 12 Monaten finanziell gefördert wird. Bei den Kölner Fortwerken dauert das EQJ, die Einstiegsqualifizierung, 11 Monate. Die formale Voraussetzung, ein Hauptschulabschluss nach der Klasse 10 und eine Anmeldung beim Berufsberater der Agentur für Arbeit. Während des Praktikums sind die Teilnehmer sozialversichert und bekommen eine monatliche Vergütung in Höhe von 216 Euro. Das EQJ ist vor allen Dingen dafür gut, vielleicht auch schon mal vorab die Firma ein bisschen kennenzulernen. Also ich bin während des EQJ im Ersatzteillager gewesen, das hätte ich so vielleicht gar nicht kennengelernt. Es ist schon gut für Leute, die vielleicht noch nicht ganz wissen, wo ihr Weg hingeht. Jacqueline Lüdemann, 23 Jahre alt, ihre blonden Haare sind zum Dutt gebunden, aus Gründen der Arbeitssicherheit, macht einen sehr zufriedenen Eindruck. Nach Abschluss der Realschule hatte sie keine Lehrstelle gefunden und auch nicht gewusst, welcher Beruf ihr Spaß machen könnte, bis sie von ihrem Onkel, der bei Ford arbeitet, von dem Programm zur Einstiegsqualifizierung erfuhr. Während der Realschule habe ich mehrere Praktika beim Arzt gemacht, beim Kinderarzt. Das hat dann aber nicht funktioniert. Ich bin nicht genommen worden damals und heute sage ich auch, Gott sei Dank. Und ja, also das war echt Glück im Unglück sozusagen, weil sonst wäre ich nie hier sofort reingekommen. Während des EQJ war sie überwiegend im Ersatzteillager in Köln-Merkenich im Bereich Lagerlogistik tätig. Und währenddessen hat sich meine jetzige Chefin bei uns im Team vorgestellt und hat uns Jugendlichen halt angeboten, ein 3-wöchiges Praktikum in der Gastronomie zu machen. Das habe ich dann auch gemacht und das hat mir direkt Spaß gemacht. Und ich habe mich dann quasi von der Lagerlogistik mehr in den Gastronomiebereich bewegt. Ich habe das EQJ zu Ende absolviert, bin dann daraufhin in die Ausbildung rein, 2,5 Jahre lang, und das hat dann auch gut geklappt. Das habe ich dann zu Ende gemacht zum Fachkraft für Gastgewerbe bei Ford. Und ja, da bin ich jetzt auch noch weiterhin tätig und habe mich dann letztendlich für die Gastronomie hier bei Ford entschieden. Weil während der Maßnahme werden halt Berufe einem vorgestellt, und ich habe mich damals, da meine Eltern auch selber aus der Gastronomie kommen, für die Gastronomie entschieden. Ausbildungsleiter Dirk Trost ist bei Ford für die Umsetzung des Programms zuständig. Wir stellen uns ja am Anfang der Maßnahme vor und wir lernen auch die Teilnehmer am Anfang der Maßnahme kennen, fragen ja auch die Erwartungshaltung ab von den Jugendlichen und wo sie herkommen. Und ich sag mal, outen uns auch. Wir sagen auch, wo wir herkommen und dass wir auch irgendwann mal nicht wussten, was wir wollten und wo wir hinwollen. Und dass wir uns auch ausprobiert haben und dass wir denken, dass das hier eine super Plattform ist, um sich auszuprobieren. Auch Süleman Kotsch, 20 Jahre alt, nimmt am Programm teil. Er wirkt ein wenig cool und erzählt, dass seine Schulkarriere nicht so glänzend verlief, wie er sich das erhofft hatte. Kotsch ging auf das Gymnasium, blieb sitzen und wechselte dann auf die Henry-Ford-Realschule in Köln-Chorweiler. Da habe ich dann meinen Realschulabschluss mit Qualifikation bekommen, habe mich dann entschieden, mein Abitur zu machen. Da hat es aber leider nach der 12. Klasse nicht geklappt, nachdem ich die 12. Klasse wiederholt habe, wegen den schulischen Defiziten. Also ich bin wegen Mathematik gescheitert. Damals habe ich die Schule verlassen und war nicht gut. Ich denke, das lag daran, an den falschen Freunden. Aber jetzt, also habe ich mich von ihnen getrennt. Ja, jetzt bin ich auf dem besten Weg. Hier hat man ja auch Unterricht und ich denke, hier kann man sich auch zeigen und lernt halt vieles dazu. Nachdem ich von der Schule abgegangen bin, habe ich mich dann halt für verschiedene Ausbildungsstellen beworben. Da hat es dann halt leider nicht geklappt wegen den Defiziten, ist ja klar. Und da waren halt auch ein paar Fehlstunden noch dabei, die jetzt nicht gut ankommen bei den Firmen. Dann habe ich mich halt entschieden, das EQJ hier bei Ford zu machen. Also mein Vater ist hier bei Ford tätig und er hat mir davon erzählt. Ja, dann dachte ich mir, warum nicht, wenn ich keine Ausbildungsstelle finde, aufgrund dessen, weil ich schlechte Noten hatte. Dann habe ich es halt versucht, habe mich beworben und jetzt bin ich zurzeit hier und gebe mein Bestes. Ich denke, ich bekomme nach dem EQJ eine Ausbildungsstelle. Süleman Kotsch möchte gern Industriemechaniker werden. Dirk Trost spricht von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten des Programms. Für die Bundesagentur für Arbeit, die ihre Teilnehmer in qualifizierten Maßnahmen auf das Berufsleben vorbereiten kann. Für die Jugendlichen selber, die hier Einblick in die Berufswelt nehmen können, in verschiedenen Einsatzorten, die ja auch auf das Bewerbungsverfahren vorbereitet werden. Dann natürlich auch für Ford selber, weil man erkennen kann, ob der Jugendliche in die Unternehmenskultur passt, ob eventuell ein geeigneter Ausbildungsplatz dabei ist. Und natürlich, wenn ich so sagen darf, volkswirtschaftlich gesehen, sind die Steuergelder, die dann für das Programm investiert werden, auch gut eingesetzt. Von daher sehe ich das alles sehr positiv. 3 Tage pro Woche sind die Jugendlichen in den Ford-Werken eingesetzt. Die restlichen 2 Tage nehmen sie am Werksunterricht teil. Jugendlichen werden während der 11 Monate mit der ganzen Härte der realen Arbeitswelt konfrontiert, betont Ford-Ausbildungsleiter Dirk Trost. Es ist ja so, dass wir ein Schichtbetrieb sind. Wir arbeiten früh, spät, Nachtschicht. Und das kann man sich ja fast schon als Erwachsener schwer vorstellen, dieser kontinuierliche Schichtbetrieb. Und als Jugendlicher, da weiß man damit, glaube ich, noch weniger anzufangen. Aber wenn man das live erlebt, wenn man das sieht, die Jugendlichen arbeiten bei uns nicht im Schichtdienst. Aber sie sehen natürlich, dass Schichtwechsel stattfinden. Sie sprechen mit den Kollegen. Und da hat man schon eine Vorstellung, ob man sich das dann vorstellen kann, ob man in diese Kultur des Schichtwechsels zum Beispiel rein in der Arbeitswelt reinpasst oder ob man doch lieber als Lkw-Fahrer mit vielleicht mehr Freiheiten, hoffe ich dann, unterwegs ist. Und aber auch die Berufsbilder, die wir hier anbieten, das ist ja recht techniklastig, ob das vielleicht überhaupt passt oder ob man was im Sozialpädagogischen machen will, meinetwegen als Altenpfleger oder im Kindergarten. Stichwort Kindergarten haben wir hier auch bei Ford, da hatten wir auch eine der Jugendlichen eingesetzt. Und dieses Mädchen hatte im Jahr davor keine Ausbildung finden können, hatte dann aber mit unserer Hilfe anschließend als Abschluss des vergangenen Jugendförderprogramms eine Ausbildungsstelle im Bereich Fachkraft für Gastgewerbe gefunden und bezeichnenderweise sogar bei einer Firma, die sie vorher abgelehnt hat. Die Berufsvorbereitungsmaßnahme Start in den Beruf hat zum Ziel, ausbildungswillige Jugendliche so zu fördern, dass sie die Ausbildungsreife erlangen. Am Ende der Maßnahme sollen die Jugendlichen nicht nur auf eine Ausbildung vorbereitet sein, sondern es wird geprüft, ob ihnen bei ausreichendem Leistungsvermögen und angemessenem persönlichen Verhalten auch ein ihren Neigungen und Leistungen entsprechender Ausbildungsplatz angeboten bzw. vermittelt werden kann. Die Zielberufe in der chemischen Industrie sind je nach Eignung und Neigung die Berufe Anlagenmechaniker, Chemielaborant, Chemikant, Produktionsfachkraft Chemie, Industriemechaniker, Verfahrensmechaniker oder Elektroniker. Mit diesen Worten wirbt der Chemiekonzern Evonik Industries für die Berufsvorbereitungsmaßnahme. Volker Kemper ist der zuständige Ausbildungsleiter im Chemiepark Mahl. Er schildert, wie das Programm beginnt. Wir waren auf einer Einführungsfahrt. Das waren 5 Tage in der Jugendherberge in Ahrweiler. Das machen wir, damit die Ausbilder, die da für die Gruppen zuständig sind und die jungen Leute und die alle untereinander sich einfach besser kennenlernen und ein paar Dinge mal intensiver bearbeitet werden können. Da gab es noch Teamarbeiten, also da gab es den berühmten Brückenbau. Ja, da bekommen sie halt eine Aufgabe, aus bestimmten Materialien eine Brücke zu bauen. Und am besten war es noch, wenn 2 Gruppen dann das geschafft haben, in Absprache 2 Brücken zu bauen, die dann zusammenpassten. War relativ lustig hinterher, ich war da, ich durfte mir das angucken, wie das aussah. Aber die jungen Leute hatten Spaß dabei und haben das, denke ich, auch gut erledigt. Was wir jetzt neu gemacht haben in diesem Jahr, ist eben, dass wir auch wieder ein bisschen umgedreht haben. Und das machen wir auch durch die pädagogische Betreuung, dass wir schon auch, wenn wir in eine Gruppe 2 Pädagogen reinschicken, dass sich auch einer mal mit einem Einzelnen beschäftigen kann. Das heißt, wir rücken auch wieder das Einzelschicksal, will ich nicht sagen, aber so die Interessen der einzelnen Person auch wieder so ein bisschen in den Fokus, um vielleicht auch so ein bisschen zielgerichteter im Thema Berufsfindung auch tätig werden zu können und vielleicht auch die jungen Leute dahin zu kriegen, für sich selbst zu erkennen, was möchte ich eigentlich wirklich. Maurice Oldenkott, dessen Vater im Chemiewerk als Meister arbeitet, hofft, nachdem er das Programm Start in den Beruf durchlaufen hat, bei Evonik eine Ausbildung machen zu können. Der Eindruck drängt sich auf, dass der noch etwas schülerhaft wirkende 17-Jährige nicht nur einfach ein Facharbeiter werden will, sondern auch ein stolzer Evoniker, wie es sein Vater vermutlich ist. Ich wollte gerne Anlagenmechaniker werden, darum bin ich auch hier. Und habe mich auch beworben hier, war auch zum Einstellungstest. Aber weil ich halt in der Schule nicht so gut bin, da bin ich im 10. Schuljahr sehr abgesackt und hatte nur 5 in Mathe. Und Deutsch ist nicht so mein Fach auch und Englisch auch nicht. Und dann bin ich halt hier bei Mathe und Englisch im Einstellungstest durchgefallen. Aber dann wurde halt mir auch Start in den Beruf angeboten. Und das muss man als Chance sehen, wenn man das angeboten bekommt. Und dann habe ich gedacht, das ist gut, das probierst du. Weil ich weiß selber von mir aus, dass ich jetzt vom Kopf her nicht so gut bin, aber vom Handwerklichen. In der Regel steht bei Start in den Beruf bei Evonik im Vordergrund, grundlegende fachliche Kompetenzen zu erwerben. Starkes Augenmerk wird aber auch auf das Sozialverhalten gelegt. Die 17-jährige Caroline Kuhlert hat Fachoberschulreife mit Qualifikation. Sie wurde auf das Programm durch ihren Bruder aufmerksam, der nach der Maßnahme bei Evonik eine Ausbildung machen durfte. Was mich natürlich jetzt so ein bisschen anspornt, das auch zu schaffen. Ich habe mich auch hier beworben für die Ausbildung zur Chemikantin, habe dann aber leider den Einstellungstest nicht geschafft und bin dann halt zu der Maßnahme hier gekommen. Caroline Kuhlert beschreibt den Ablauf eines typischen Tages während des Programms. Also morgens um 7 Uhr müssen wir umgezogen in der Werkstatt sein. Also am Anfang war das ein bisschen komisch, wenn man sich so denkt, so ja, jetzt würde ich mich langsam auf den Weg machen zur Schule. Und dann ist man schon seit einer Viertelstunde irgendwie am Arbeiten. Das ist schon ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran. 2013, 2014 gab es 64 Teilnehmer, 16 junge Frauen und 48 junge Männer. 2 von ihnen gaben noch in der ersten Woche auf. Dazu Volker Kemper. Früh aufstehen und so, das ist natürlich ein Problem für die jungen Leute, was sich aber letztendlich auch einspielt, wobei nicht bei allen klappt, da muss man auch sagen. Wir haben auch ein paar jetzt auch schon freigesetzt wieder, wo das eben nicht funktioniert hat. Da kann man relativ schnell erkennen, wer will oder wer nicht will. Freigesetzt heißt, der Vortrag ist aufgehoben worden. Die Frage ist immer, wie man das machen will. Wenn Sie jemanden haben, der jetzt unentschuldigt fehlt, obwohl ihm das 10-mal vorher gesagt worden ist, dass er das eben nicht tun kann und nicht darf, dann sitzen die jungen Leute natürlich vor einem, sind traurig und sagen, ah, das kommt nur einmal vor. Aber wie will man das lösen, wenn man das durchgehen lassen würde? Wir haben 36 junge Leute. Das ist so ein bisschen wie so ein Flächenbrand da. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass alle dann irgendwie schlecht sind, darum geht's gar nicht. Aber wie sage ich dem Nächsten das? Oder was mache ich beim 2. Mal fehlen? Also irgendwo muss man eine Grenze ziehen und wir haben ja eigentlich relativ strenge Regeln, denke ich mal. Und das Arbeitsleben funktioniert ja auch nicht anders. Da können sie auch nicht machen, was sie wollen. Wer unentschuldigt fehlt und das nicht in irgendeiner Form auch nur annähernd weise logisch erklären kann, der muss dann eben gehen. Von 62 Teilnehmern des Programms Start in den Beruf bei Evonik erreichten am Ende der Maßnahmen im Juni letzten Jahres nur 14 die vorgegebene Punktzahl, die für ein Ausbildungsplatzangebot bei Evonik notwendig ist. Weitere 26 Teilnehmer erhielten einen Ausbildungsplatz bei externen Unternehmen. Die 26 extern vermittelten Teilnehmer wollten beispielsweise Anlagenmechaniker, kaufmännische Angestellte, Zerspanungsmechaniker, Bäcker, Dachdecker und Fleischer werden. 14 weitere besuchten eine weiterführende Schule, um einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen. Auch beim Bayer-Konzern gibt es das Projekt Start in den Beruf. Und auch bei Bayer geht es neben fachlichen Grundlagen darum, jungen Menschen Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit beizubringen. Rolf Blodau, Teamleiter der naturwissenschaftlichen Ausbildungsabteilung am Standort Dormagen, sieht Unpünktlichkeit, anders als bei Evonik, als eine besondere pädagogisch-soziale Herausforderung. Wir haben eine Wertvorstellung hier, was Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit etc. betrifft, die wir gerne haben möchten. Die Jugendlichen kommen aber nicht mit den gleichen Wertvorstellungen zu uns hin. Und da haben wir auch dran zu arbeiten. Das heißt, wir haben also auch irgendwo noch eine erzieherische Aufgabe hier zu erfüllen, um den Leuten wirklich klarzumachen, hier ist Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig. Also wir haben grundsätzlich in den ersten 3 Monaten immer eine Verbesserung drin. Man merkt, die ersten 3 Monate muss man viel, viel mehr Ansprachen halten, die Leute immer wieder aufnehmen, Wiederholungen durchführen. Und so nach 3 Monaten merkt man, jetzt haben sie es im Kopf drin und dann kommt ein Automatismus, eine Routine rein und dann klappt es auch. Und diese Hoffnung geben wir auch nicht auf. Also wir betreuen die wirklich bis zum letzten Tag. Und deswegen kündigen wir auch keine Jugendlichen, sondern wir geben die Hoffnung nie auf. Es sei denn, es ist wirklich was ganz Gravierendes, momentan aber nicht passiert bei uns. In der Regel, wenn eine Kündigung eintritt, ist es von den Jugendlichen selber, dass sie dann sagen, sie möchten sich doch anders orientieren. Sabrina Fox, 20 Jahre alt, hatte nicht die notwendige Punktzahl für das Abitur erreicht und sich anschließend bei Bayer als Chemielaborantin beworben, jedoch vergeblich. Also der naturwissenschaftliche Teil hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich habe in der 9. Klasse bei Bayer Crop Science mein Praktikum gemacht. Da habe ich gemerkt, was mir Spaß macht, aber ich wusste halt noch nicht genau, in welche Richtung es jetzt gehen sollte. Mir gefällt besonders gut, dass man in verschiedene Bereiche reingucken kann, wo man genau sehen kann, was einem liegt, woran man Spaß hat. Ich finde es gut, dass man Berufsschule hat, 2-mal die Woche, Montag und Dienstag, dass wenn man merkt, man hat noch irgendwo Lücken aufzuweisen oder ja Lücken, irgendwelche, ja, was man halt üben kann, dann helfen einem die Lehrer. Ich finde, das hat bei mir jetzt auch gut geholfen, dass ich nochmal was aufgefrischt habe und es ist abwechslungsreich. Meiner Meinung nach ist der größte Teil, merkt hier auf jeden Fall, dass es eine Chance ist, dass man hier unterstützt wird, dass vor allem auch die Ausbilder auf einen zugehen und sich dafür interessieren, wo man hingehen möchte, in welchen Weg man einschlagen möchte. Ja, jedoch finde ich bei manchen, bei 1 oder 2 Leuten, es kommt halt immer irgendwie vor, dass ich das Gefühl habe, die nehmen das nicht zu ernst, wie es eigentlich sein soll. Also ich finde, das ist eine Chance, die man auf jeden Fall nutzen sollte, wenn man schon das Angebot hat und dann sollte man das Beste draus machen. 2013 mündeten über 250.000 ausbildungsinteressierte Jugendliche in das Übergangssystem ein. Das sind rund 3% aller 15- bis 24-Jährigen. Dabei handelt es sich insbesondere um Jugendliche ohne Hauptschulabschluss. 2/5 aller Abgänger mit Hauptschulabschluss, aber auch, allerdings mit weitem Abstand, um Jugendliche mit einem mittleren Schulabschluss. Studienberechtigte spielen keine Rolle im Übergangssystem, schreibt die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Almendinger, in ihrem Beitrag für den von Rainer Hoffmann, dem DGB-Vorsitzenden, herausgegebenen Sammelband Arbeit der Zukunft. Aber im Projekt Start in den Beruf bei Bayer gibt es sehr wohl auch Studienabbrecher, berichtet Rolf Blodau. Wir haben Hauptschüler, wir haben Realschüler, wir haben aber Gymnasiasten, die das Wissen noch nicht mitbringen, um eben dieses Berufsbild vollständig ausüben zu können. Wir haben jetzt vor kurzem Abbrecher gehabt, Studienabbrecher, die kamen aus dem Biologiebereich. Da war das Studium dann für sie einfach zu kompliziert gewesen. Sie haben sich was anderes vorgestellt und haben dann gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich möchte in die Naturwissenschaft hineingehen, aber was gibt's da für Möglichkeiten? In Dormagen werden die meisten der Teilnehmer des Programms Start in den Beruf anschließend eine Ausbildung bei der Bayer AG machen können. Ein paar davon gehen auch extern weg, denn wir haben auch Kooperationen mit Tischlereien, mit Kfz-Firmen etc., wo auch Ausbildungsverträge zustande kommen. Insgesamt haben wir eine Vermittlungsquote fast an die 90%. Das heißt also von den 46 Leuten, 90% bekommen einen Ausbildungsplatz hinterher, mit dem sie auch nach jetzigem Stand immer noch auch zufrieden sind auch und sagen, ja, es war gut, dass ich dieses Jahr gemacht habe, es hat mich weitergebracht und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, damit kann ich leben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.